Deutschlandfunk. Kommentar. 2 Jahre ist US-Präsident Trump im Amt. 2 Jahre American First Strategie. Und Donald Trump macht Politik für diejenigen, die ihn gewählt haben. Ihre Interessen sind es, die er bedient, so Arthur Landwehr in seinem Kommentar. 2 Jahre leben die Vereinigten Staaten jetzt mit Donald Trump als Präsidenten. Das waren aufregende, vor allem aber aufgeregte 2 Jahre. Lieblingsbegriff Trump kritischer Medien: Chaos im Weißen Haus. Und gleichzeitig Zustimmungsrate von über 80% unter Republikanern, bei einer von nur 39% insgesamt. Der Mann spaltet nach wie vor. Will man Donald Trump nach der Frage von Erfolg und Misserfolg beurteilen, dann ist eines nicht entscheidend, was man selbst für richtig hält. Entscheidend ist dafür einzig und allein seine eigene Perspektive. Sein wichtigstes Ziel hat er bisher erreicht. Seine Wählerbasis aus unzufriedenen, von der Politik angewiderten und in ihrem Selbstverständnis verunsicherten Menschen bei der Stange zu halten. Auch wenn es seit dem Shutdown leicht nach unten geht. Die Marke Donald Trump ist stabil. Seine Kommunikation mit dieser Klientel wie aus dem Lehrbuch. Er spricht ihre Sprache, hat ein klares Gefühl für ihre Gefühlslage, vermittelt ihr Vertreter mit Rückgrat in Washington zu sein. Angetreten war er mit dem klaren Versprechen, Barack Obamas Reformen zurückzudrehen. Beispiel Krankenversicherung. Das hat er nur teilweise geschafft, sie aber massiv durchlöchert. Verordnungen zum Umweltschutz, Baustopp für Pipelines, Klimaschutzregelungen zum großen Teil weg. Eine Steuerreform durchgesetzt. Donald Trumps Mantra, seine Überschrift der Wahlkampagne, America First. Dem hat er die letzten 2 Jahre verschrieben und dabei die Rüpeltaktik als Werkzeug gewählt. Anderen Regierungschefs vor den Kopf gestoßen, einen regelrechten Handelskrieg mit China und Europa vom Zaun gebrochen, internationale Verträge gekündigt, große internationale Unternehmen erpresst. Maßlose Forderungen, alle Regeln des politischen Umgangs und der Höflichkeit missachtet. In der Folge werden China und die EU Zugeständnisse machen, werden Handelsverträge neu geschrieben, bauen große Unternehmen wieder Produktionsanlagen in den USA. Und selbst in das Problem Nordkorea ist Bewegung gekommen. Bei Iran deutet sich das ebenfalls an, kaum dagegen im Nahen Osten. Ein weiteres Beispiel. Mehr als ein Dutzend hochrangiger Mitarbeiter im Weißen Haus gefeuert, ersetzt und zum Teil wieder ersetzt. Das wirkt chaotisch und manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, niemand habe mehr einen Plan. Tatsächlich aber ist Trump nicht bereit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht 100% loyal sind. Er kennt keine Gnade, handelt schnell. In der Folge arbeitet das Weiße Haus jetzt nach seinen Vorgaben. Die Republikanische Partei hat damit ebensolcher Härte, persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie und auch schmutzigen Tricks auf Linie gebracht. Niemand, der noch etwas werden will, stellt sich gegen Trump. Innerhalb von 2 Jahren hat er seine Macht gesichert. Nicht alles hat geklappt. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Das tut richtig weh. Oder bisher keine Mauer zu Mexiko. Man sollte nur nicht vergessen, dass es gar nicht um die Mauer geht. Trump nutzt das hochemotionalisierte Thema Einwanderung, um seine Wählerbasis einzuschwören. Für oder gegen Mauer zu sein, hält das Feindbild aufrecht, das seine Klientel in der Anti-Establishment-Wagenburg zusammenrücken lässt. Trump steht zur Halbzeit unter Druck. Es können wegen der Russland-Affäre riesige juristische und politische Probleme auf ihn zukommen. Das Gesetz und Sonderermittler lassen sich eben nicht mit rhetorischen Gags wegkommunizieren. Seine Methode hat funktioniert, weil sie überrascht und gültig geglaubte Regeln missachtet. Wie immer lernen auch die anderen schnell und entwickeln passende Strategien dagegen. Die ersten 2 Jahre aber war diese Methode Trump für die Welt sehr anstrengend, aus seiner Sicht aber erfolgreich.